Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 433, an Schiller. Zu dem Bürger Dekrete, das Ihnen aus dem Reiche der Toten zugesendet worden, kann ich nur insofern Glück wünschen, als es Sie noch unter den Lebendigen angetroffen hat. Warten Sie ja noch eine Weile, ehe Sie Ihre verewigten großen Mitbürger besuchen. Herr Campe scheint an der gefährlichsten aller Tollheiten sowie noch mancher gute Deutsche krank zu liegen. Leider ist dagegen so wenig als gegen eine andere Pest zu tun und zu sagen. Das schöne Wetter ruft mich jeden Tag zu Ihnen, und ich benutze mein Hiersein so gut ich kann. Ich habe die Insekten wieder vorgenommen und auch meine Mineralien geordnet. Wenn man so viel zusammenschleppt und nur eine Zeit lang ansteht, das Eingebrachte einzurangieren, so weiß man bald nicht, wo man sich lassen soll. Major rückt mit seinen Arbeiten vor, und es wird bald ein Bändchen zusammen sein. Nach den neuesten Begebenheiten in Italien und in der Schweiz bin ich vollkommen über unseren Rückzug getröstet. Auch wird es der Sache nicht schaden, wenn das, was wir gesammelt, fragmentarisch herauskommt. Das Publikum nimmt so was Einzelnes immer besser auf, und einen methodischen Überblick kann man auf dem Wege immer auch einmal geben. Die Einleitung dazu wird wohl meine erste Arbeit in Jena sein, da ich denn auch das Schema sowohl über das Theoretische als über das Erfahrungsganze, das schon entworfen ist, noch besser ausarbeiten werde. Meine Betrachtungen über organische Naturen sowie über die Farbenlehre arbeiten jenen Kunstbetrachtungen entgegen, und eine zweite Ausgabe des Cellini wird an Meyers Arbeiten über die florentinische Kunstgeschichte mit wenigen bedeutenden Noten angeschlossen. Da ich wohl der Einleitung die Form einiger Briefe an Sie, mein wertester Freund, geben möchte, so wäre es recht hübsch, wenn Sie auch bei dieser Gelegenheit ein Wort an uns sagten, um eine Aussicht zu geben, dass Sie auch mit Ihren Arbeiten künftig wohl mit uns zusammentreffen möchten. Denn da uns das Jahrhundert von außen noch manche Hindernisse in den Weg zu legen scheint, so ist es desto nötiger, von innen einstimmig und unverrückt zu wirken. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau. Weimar am 3. März 1798. G.